Vorzimmer Generaldirektor Zander. Nein, bedauert, Zander ist in einer Sitzung. Leider ist unmöglich. Ja, bitte. Ja, ich notiere. Ja, selbstverständlich ist vorgemerkt. Vorzimmer Generaldirektor Zander, ja? Ja, aber ich hatte schon durchgegeben. Herr Generaldirektor wünscht für den persönlichen Kranz im Hotel. Auf die Trauerschleife nur die Worte Albrecht Zander. Der andere Kranz aus weißen Rosen oder was Sie haben. Text für die Schleife, wenn Sie bitte nochmal vergleichen wollen. Dem verdienstvollen Förderer der deutschen Industrie, Herrn Geheimrat Thomsen, als letzten Gruß, Betriebsführung und Belegschaft der Eskalitwerke. Ja, ja, schicken Sie alles ins Trauerhaus. Ja, bitte. Vorzimmer Generaldirektor Zander. Ah, Hamburg, die Siemsenwerft, ja? Ja, Moment, Augenblick mal eben. Ja, hier Wolf. Die Unterlagen Knauer und Wirth, Fräulein Wolf. Meine Ausführung Strangus-Verfahren, das andere nicht. Ja, sofort. Satz über Gleitpreisklauseln vor, den auch. War sonst was? Ja, die gnädige Frau hat einige Male telefoniert, Herr Zander. Ihr Sohn wartet, sie hat ein Fest versprochen. Ja, ja, Stefans Geburtstag. Ach, Wölfin, seien Sie doch so gut, rufen Sie ein Spielzeuggeschäft an. So um 40 Mark für einen Jungen von 9 Jahren. Jawohl, Herr Zander. Der Stabilbaukasten, was Sportliches vielleicht durchboten hat. Müsste natürlich gleich sein, ja? Und meiner Frau sagen Sie, ich komme bestimmt, sobald ich hier fertig bin. Jawohl, Herr Zander. Die Unterlagen ins Sitzungszimmer? In eins. Ich brauche Sie erst nachher bei der Diskussion. Ich bin im Saal, beginne jetzt mit meiner Rede. Hallo Hamburg, sind Sie noch da? Ja, und hier kommt ein wichtiges Schreiben, Mann. Ah, danke. Was ist los? Oh, hier geht's mal wieder rund. Was denn? Aufsichtsratssitzung. Ja, einen ganzen Tag. Ja. Sie wissen doch, Fusion Thomsen-Werke. Großer Tag für einen Boss. Leider hat sich was sehr Bedauerliches ereignet. Denken Sie, Geheimrat Thomsen ist gestorben. Der Seniorchef der Thomsen-Werke. Schlaganfall. Mittwoch früh ist die Einäscherung. Nein, nein, an Termin ändert sich gar nichts. Sorgen Sie bloß dafür, dass der Chef Punkt 4 zurückfliegt. Aber hier ist dicker Nebel. Nebel bei euch? In Hamburg wo immer. Hier ist Hochsommer. Aber mal wieder Schwefel in der Stadt. Na, tschüss in Hamburg. Tschüss. Vorzimmer Generaldirektor Zander. Wollen Wolf? Ach, gnädige Frau. Haben Sie mal Augenblick mit mir, gnädige Frau, ich muss ins Fenster schließen. Ja. So, bitteschön, gnädige Frau. Haben Sie meinen Mann erreicht? Ja, die Sitzung, gnädige Frau. Sie wissen doch gerade heute. Aber mein Mann hat Stefan fest versprochen. Der Junge ist so. Gewiss, gnädige Frau, Herr Zander kann, aber erst nach Schluss der Sitzung. Sie wissen ja, worum es geht. Ist mein Mann dann wenigstens. Ja, warten Sie mal, ich hole mal seinen Terminkalender. Also, notiert ist um 18.15 Uhr Rhein-Main, 19.30 Uhr Esplanade, Assekuranz. Nein, es ist 20.30 Uhr und außerdem ist da ein Strich durch. 19.30 Uhr Tann. Tann? Ne, Theodor Anton Nordpol Nordpol. Von Herrn Zander selbst eingetragen. Viktor Tann? Wie sollte das möglich sein? Da steht noch was dabei. Augenblick, ich kann das so schlecht lesen. Warten Sie mal. Kopfgeld oder so. Kopfgeld? Was soll das heißen? Wo sagten Sie? Esplanade? Ja, um 19:30. Gut, Freund Wolf. Und bitte erinnern Sie meinen Mann. Ja, selbstverständlich. Sie, Frau, auf Wiedersehen, liebe Frau. Stefan, fest versprochen, mein Schum. Na, es gibt ja schließlich noch wichtigere Sachen als ein Kindergeburtstag. Also ein Geschenk für Stefan. Hier, Wolf. Werksarzt Dr. Lorenz, Fräulein Wolf, Generaldirektor Zander, wo sind seine Tabletten? Ein blaues Röhrchen, Sie kennen es sicher. Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Hoffentlich nichts Ernstes, ein kleiner Kollaps. Auf jeden Fall richten Sie gleich das Sofa her, wir bringen ihn vorläufig in sein Zimmer. Das habe ich kommen sehen. Und ausgerechnet heute am Tag der Fusion. Bitte, meine Herren, sehr vorsichtig. Bitte hierher. So, danke. Lassen Sie uns jetzt allein. Fräulein Wolf, schließen Sie die Tür. Bitte auch Sie, Herr Direktor Zimmermann. Ich brauche Direktiven, Herr Doktor, für den Fortgang der Sitzung. Daran ist jetzt überhaupt nicht zu denken. Aber wie soll es denn oben im Saal weitergehen? Eine Frage, für die ich nicht zuständig bin. Bitte, Sie müssen das Zimmer verlassen. Der Patient ist aufs Äußerste gefährdet, wenn er nicht absolute Ruhe hat. Er darf auf keinen Fall sprechen. Fräulein Wolf, mein Besteck. Das Kästchen dort. Nur zur Beruhigung. Etwas warte, bitte. Dankeschön. Wölfin. Wo stecken Sie denn? Wölfin? Antworten Sie ihm. Herr Generaldirektor? Sie hört nicht. Wölfin, Wölfin. Sie ist weggegangen. Punkt 5 geht sie, wie jeden Tag. Was wüsste sie nicht, was sich heute entscheidet? Kommt auf die Formulierung an. Der Aufsichtsrat muss zustimmen. Ich habe doch alles auf diese Karte gesetzt. Unterschätzen wir nicht den psychologischen Effekt. Meine Herren, 5% Dividenden den Aktionären, 5% des Jahresbruttoeinkommens als Prämie unseren Arbeitern. Also gewissermaßen... Wie Sie mich anstarren, mich prüfen, ob man mir etwas anmerkt, ob es mich erschüttert hat, ob ich einen Zusammenhang sehe zwischen seinem Tod und der Fusion, für die ich verantwortlich bin. Ja, Beifall, aber sogar Beifall. Aber jetzt, was werden Sie jetzt sagen? Eine, direkt ins Thema hinein, ist die einzige Möglichkeit. Zum Hauptpunkt der Tagesordnung, meine Herren. Damit zu jenem Vorhaben, in dem ich persönlich gewisse Krönung meiner bisherigen Arbeit erblicke. Stille. Nicht mal die Ventilatoren gehen, man hat sie abgestellt. Ein Glas Wasser. Warum hat man ja keins hingestellt? Hat der Geheimrat Thompson, bevor er unser Partner werden konnte, einem unerforschlichen Ratschluss zufolge vorgestern Nacht für immer die Augen geschlossen. Keine Regung anmerken lassen. Wir kommen alle einmal dran. Man soll das doch nicht schlimmer machen, als es ist. Tragik des Mannes, der woran gescheitert ist, an mir? Meine Unnachgiebigkeit? Nein. Nein, wir brauchen die Fusion. Ich musste so handeln. Weiterarbeiten. Wenn wir heute darüber beraten müssen, meine sehr verehrten Herren, dieses sein Werk dem unseren anzugliedern, dann ist das... So sehr das Diktat wirtschaftlicher Notwendigkeit es gebieten mag, für mich in erster Linie, in allererster Linie eine Sache des Taktes. Das saß, ja. Damit hatten Sie nicht gerechnet. Eine Sache des Taktes, des Respekts, der Tradition. Ein Fuchs, dieser Zander, denken Sie jetzt. Ahnen nicht, dass ich es ernst meine, dass ich mit mir zu Gericht gegangen bin, dass ich Gabriele versprochen habe, es soll anders werden ab heute. Nur noch die Fusion, nur noch das. Wenn mir das geglückt ist, wenn ich das geschafft habe. Meine Herren, ich meine, ich will sagen... Wenn Sie wüssten, dass ich Viktor telegrafiert habe, dass ich ihn wiedersehen werde, 7:30, Esplanade... Sagen. Aus. Ich komme nicht weiter. Schwimmt mir vor den Augen. In allererster Linie eine Sache des Taktes. Ja, ja, ja, ich höre. Durchhalten. Allererster Linie, ja. Warum sage ich denn nicht gleich, ich bin sein Mörder? Schlaganfall, lächerlich. Ich habe ihn umgebracht, meine Herren. Ein Mörder spricht zu Ihnen. Mein Gott, diese Stiche von der Brust herauf. Ich kann doch hier nicht einfach unterbrechen. Nach außen hin ändern, das sind wir dem Namen Thompson und seinen Trägern schuldig. Angst, ich schaffe es nicht. Aber ich muss es doch schaffen, ich muss zu Gabriele und Viktor. Ich habe Viktor ins Esplanade bestellt um 7:30. Erledigt. Zimmer 4 hier vor. Bitte, meine Herrschaften, würden Sie mir willkommen? Ja, ich bin gerne frei. Jawohl, ist erledigt. Guten Abend. Guten Abend, hier vor. Ich bin Frau Zander, mein Mann ist hier im Esplanat verabredet. Ich habe Herrn Generaldirektor noch nicht gesehen, aber eben hat jemand nach Ihnen gefragt. Ein Herr Tan? Dort drüben, der Herr, der sich gerade hingesetzt hat. Danke. Viktor. Viktor Tan? Ja, Gabriele? Nun glaub es schon, Viktor. Verzeih, Gabriele, 9 Jahre, das ist so eine lange Zeit. Ja, wollen wir uns nicht setzen? Und außerdem hast du Albrecht hier erwartet, ich weiß. Aber doch nur, weil Albrecht das machte, mir telegrafiert hat. So? Er hat dich hierher gebeten, es ist von ihm ausgegangen. Ja, hatte dir denn nichts gesagt? Ich weiß nur von der Sekretärin, dass ihr verabredet seid. Auf 7:30, ja. Nun, es ist gleich soweit. Und Albrecht pflegt Verabredungen pünktlich einzuhalten. Außer denen, die er mit seiner Familie trifft. Victor, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Wenn du nur damals wiedergekommen wärst, alles sähe heute anders aus für Albrecht und für mich. Wieso? Weshalb? Ich habe das nie begriffen, nie begreifen können. Warum, Victor, haben wir nichts mehr voneinander gehört? Oh, ich hörte von Albrecht. Durch die Zeitungen und übers Radio. Eines Tages, als es hieß, Generaldirektor Zander kündigt Kleinaktien der Eskalitern, da habe ich ihn sogar gesehen, auf der Interessentenversammlung. Der Zufall wollte, dass ich gerade hier zu tun hatte. Ganz hinten sozusagen, als Zaungast saß ich. Ja, und vorn stand Albrecht im taubenblauen Anzug. Golfplatz gestählt. Ein Gott der Industrie. Und du hast ihm nicht guten Tag gesagt? Und das hätte ich ja so ausgesehen, als ob ich etwas von ihm wollte. Na und, wäre das so schlimm gewesen? Ja, ein Mann wie Albrecht wird von genug Leuten überrannt. Nein, Victor, das war es nicht. Warum hast du 9 Jahre lang geschwiegen? Ich dachte, du weißt das. Von wem denn? Von Albrecht? Ja, Albrecht hat sich genauso ausgeschwiegen wie du. Wenn ich nur deinen Namen nannte, hob er schon die Hand, winkte er ab. So als wüsste er nicht, dass er nur einen wirklichen Freund gehabt hat. Na, lass, das ist vergessen. Nein, Victor, niemals werde ich das vergessen. Mein Gott, wie könnte ich das? Albrechts Internierung, wie du mich damals herausgeholt hast aus der Zone, wie du die Baracke geschartert hast am Flugplatz, in der wir alle untergekrochen sind wie in einer Arche. Albrechts Eltern und schließlich Albrecht, als er wiederkam. Und dann eure Zeit auf dem Flugplatz, wie ihr da geschuftet habt, ihr beiden. Ja, wie Kinder seid ihr mir manchmal vorgekommen, wenn ihr zwischen den Trümmern nach Schätzen gesucht habt. Lass das ruhen, Gabriele, das ist vorbei. Ach, Victor, waren wir damals nicht glücklich. Waren wir nicht alle zufrieden? Ich grüble oft darüber. Und gerade heute... Heute wieso? Am 20. Juni vor 9 Jahren, auf den Tag genau, lag ich in der Baracke... Und erwartete Stefan. Ja, und am Tag vorher fuhr ich mit dem Lastwagen weg. Wenn du schon daran rührst. Ja. Du fuhrst weg und bist nie wiedergekommen. Du weißt wirklich nicht, warum, Gabriele? Er hat dir das nie erzählt. Du warst eingesprungen für Albrecht. Ja, das weiß ich natürlich. Ich hatte ja von ihm verlangt, er soll zu Hause bleiben. Natürlich, am Nachmittag war Albrecht in der Stadt gewesen mit seinem Fahrradanhänger voll Schrott. Warte mal, an einem Freitag war das, ja. Ja, und am Abend kam er atemlos in die Baracke zurück. Wie bei den Wilden. Kopfgeld. Kopfgeld? Ja, Kopfgeld, Gabriele. Ein besseres Wort konnten Sie gar nicht erfinden für die 40 Mark, auf die Sie sich geeinigt haben. So, was heißt das? Unser altes Geld ist außer Kurs. Einer wie der andere bekommt 40 Mark in neuer Währung. Nicht mehr, nicht weniger. Aber wie lange sollen wir davon leben? Ja. Gabriele, das ist es eben. Wie lange? Na ja, auf den Tag habe ich ja schließlich gewartet. Ist Victor da? Ich will gleich mit ihm reden. Wir müssen nämlich sehr schnell sein. Das ist das ganze Kunststück. Heute ist der 18., 19. Sonntag, 20... Was rechnest du? Am Sonntag, den 20. Juni, anno 1948, können wir unser Kopfgeld in Empfang nehmen. Ich fürchte, nein. Was heißt das? Vielleicht haben wir keine Zeit dazu. Jedenfalls meint das Frau Schmidt. Und Frau Schmidt irrt sich selten. Frau Schmidt? Alte Hebammen haben einen sechsten Sinn. Meinst du? Gabriele, wahrhaftig? Ha! Übermorgen werde ich einen Sohn haben. Oder eine Tochter. Ach was, Tochter ausgeschlossen. Unser Kind wird Stefan heißen. Ich vermute Dorothea. Frau Schmidt sagt, wenn Frauen so blühend aussehen, wird's was mit Zöpfen. Na ja, dann ist ja die Lage rechtlos geklärt. Allerdings, ich muss spätestens morgen los, wenn ich den Anschluss nicht verpassen will. Willst fort? Jetzt, wo wir unser bitte, Kind erwarten? Gabriele, bitte, komm, bitte reg dich nicht auf. Mir kam der Gedanke nur wegen euch, wegen dir und dem Kind. Ja, so kann es doch nicht bleiben. Wie denkst du dir das in diesem Stall hier? Feldbetten, alte Kisten? Nein, nein, nein, ich geh mal zu Victor rüber. Du, Victor? Ja? Hör mal, Verdammter Mist, dieser Lacke, sieh dir das an. Mit dem Zeug soll man nur restaurieren. Ja, das ist ja auch Unsinn. Was verdienst du damit, wenn du Holzwürmer an das Handwerk legst? Schläge vermutlich. Das auch. Neues Geld wirst du jedenfalls nicht dafür kriegen. Neues Geld? Ach so, ja, ja. Was, das weißt du schon? Ja, einer vom Ausländerlager kam vorbei. Gerade vorne am Weg, da fiel ihm beim Koffer vom Motorrad. Squoll nur so heraus, sicher eine halbe Million Papier. Ja, der kann jetzt einen Ofen damit heizen. Woran du wieder mal siehst, es ist reine Glückssache mit dem Geld. Ja, darüber wirst du bald anders denken. So, na, das glaube ich kaum. Sag mal, wirst du hier Mutterseelen allein sitzen bleiben, Bilder malen oder heiligen Figuren konservieren, die du auf den Dachböden von Dorfkirchen aufgestellt hast? Die Heiligen werden schon dafür sorgen, dass ich nicht verhungere. Mensch, da gibt es ja endlich mal wieder anständige Farben statt diesem Dreck hier. Na ja, so. Ja, wer interessiert sich dann noch für Bilder und so ein Zeugs? Ist doch alles andere wieder da. Sieh mal, die Händler, die Kaufleute, die Unternehmer, es gibt doch nichts, was sie nicht gehortet haben, auf den Markt werfen werden. Wer dann den Vorsprung hat, der macht das Rennen. Ja, vorausgesetzt, dass man überhaupt ins Rennen geht. Ja, aber du, kein Mensch kann sich doch davon ausschließen. Es bleibt doch immer das alte Lied, Albrecht. Und bis gestern waren wir einer Meinung darüber. Erfolg, Geltung, Macht, das lohnt sich nicht. Ja, aber das heißt doch nicht, dass man blind werden darf, blind gegen seine eigenen Chancen. Nein, nein. Du, Viktor, am Sonntag zahlt sich auch endlich unsere Schufterei auf dem Flugplatz aus. Nickel, Kupfer, darum reißt man sich jetzt. Das haben wir nicht umsonst aus dem Wracks rausgeklopft. Ja, sicher, sicher, aber was wird uns der Schrotthändler schon dafür bieten? Brodak? Ja. Der soll uns diesmal nur seinen Lastwagen borgen. Und dann fahren wir mit dem Zeug zu einer Firma wie Meyerhoff nach Bochum. Mhm. Die einzige Schwierigkeit, wer fährt? Ich kann doch jetzt nicht weg. Gabriele hat mir nämlich gerade eröffnet, wir müssten damit rechnen, dass am Sonntag unser Kind kommt. Ach. Ja, ich dachte mir sowas, als ich Frau Schmidt vorhin sah. Ja, selbstverständlich kannst du jetzt Gabriele nicht allein lassen. Ja, wir müssen doch Geld machen. Die 40 Mark sind doch schnell verbraucht. Wie sollen wir durchhalten, bis Thompson wieder anfängt? Ach, du willst auf Thompson warten? Das bin ich ihm doch schuldig. Du, Thompson kommt wieder, verlass dich drauf. Mein Leichtmetallverfahren, das ich noch während des Krieges bei ihm entwickelt habe, damit holen wir alles auf. Das kann keine Demontageklausel verhindern. Du, Viktor, und du kommst mit zu Thompson. Was? Um Heiligenfigur oder Stahl zu gießen? Oder aus deinem neuen Leichtmetall? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich bleib hier. Weißt du, ich muss frei sein. Ungebunden. Aber, was zur Sache. Du darfst Gabriele auf keinen Fall allein lassen. Dann werde ich eben fahren. Ich muss los, Albrecht! Verdammt nochmal, wo stehst du denn? Albrecht! So ein Holzgaser hat's in sich! Ich hab nochmal Brennstoff nachgeworfen, eine halbe Schonung voll. Ein Wunder, dass das Ding, außer dass es Krach macht, auch noch läuft. Ach Mensch, da habe ich in Russland auf schlechteren Schlitten gesessen. Und schließlich hat Brodok seinen ganzen Alteisenhandel damit gemacht. Du, wenn der wüsste, wohin die Fahrt geht. Viktor, nochmal. Ja. Hauptstraßen vermeiden. Mhm. Lieber kleine Umwege machen. Mhm. Die spannen möglicherweise auf Schwarzhändler. Und sollten sie wirklich kontrollieren, liegt genug Schrott über der Ladung. Schrott ist erlaubt. Hast du Proviant für die Rückfahrt? Ja, ja, ist alles an Bord. Und morgen Nachmittag bist du wieder hier. Und wenn was Unvorhergesehenes passiert, gib Nachricht. Ist ja? Gut. Du, noch was? Hä? Falls ich morgen dazu kommen sollte, unser Kopfgeld abzuholen, soll ich deins gleich mitbringen? Ja, ja, dann brauche ich aber deine Vollmacht. Ja, ja, wird gemacht. Hier, genügt das? Ja. Ich schreib das andere dazu. Ja, Hals und Beinbruch, Viktor. Hals ja. und Beinbruch auch für euch drei. Hörst du? Ja, seht Stefan schon mit. Das wird das Mädchen. Nein, Stefan! Ja, Viktor, so war's. Ich erinnere mich noch an den Tag, als wäre es gestern gewesen. Obwohl die Welt damals schon um mich zu versinken begann. Die ersten Wehen hatten sich gemeldet. Aber Stefan oder Dorothea spannten unsere Neugier noch lange auf die Folter. Das pflegen erste Kinder so an sich zu haben. Jedenfalls warteten wir den ganzen Sonntag. Einmal hörte ich, wie jemand vorn gegen die Barackentür pochte. Viktor, Gott sei Dank, dachte ich. Dann vergeht endlich Albrechts Unruhe. Aber sie verging nicht. Denn du warst es nicht. Es war die Post. Ein Eilbrief, Gabriele. Viktor, ist was passiert? Nein. Denk dir, ein Angebot von Escalade. Escalade? Ja, gar nicht schlecht. Sie schreiben, sofortige Entscheidung notwendig. Die spekulieren natürlich auf meine Patent. Ja, siehst jedenfalls daraus, überall regt man sich wer wieder. Wer ist Escalade? Unsere Konkurrenz von einst, als ich noch Thompsons erster Mann war. Eine kleine Firma auf Generatoren spezialisiert. Aber die verstand es, sich aus der Rüstung rauszuhalten. Nun hat sie heute die Lizenz, während Thomson die Hände gebunden sind. Tja, so ändern sich Willst die Zeiten. Willst du jetzt zu Eskalit gehen? Wo denkst du hin? Ich war bei Thomson und ich gehöre zu Thomson. Steht doch fest. Aber es schien doch nicht ganz so fest zu stehen, wie er sagte. Jedenfalls hörte ich ihn ruhelos durch die Baracke laufen. Ruhelos die halbe Nacht. Hin und her, hin und her. Manchmal kam er in die Küche, die neben meiner Kammer lag. Und dann hörte ich, wie Frau Schmidt mit ihm redete. Seien Sie doch nicht so unruhig, Herr Zander. Ein Kind ist kein D-Zug, da gibt's keinen Fahrplan für. Eins kommt ein bisschen früher, eins kommt ein bisschen später. Ein Glück, dass wir das nicht auch noch bestimmen können. Augenblick mal. Ist was? Worauf horchen Sie denn? War das nicht im Wagen? Jetzt um diese Zeit ein Wagen? Ist doch schon Mitternacht vorbei. Nein, nein, da kommt keiner mehr. Außer Ihrem Herrn Sohn, falls er sich entschließt. Was denn, Mitternacht ist schon vorbei, sagen Sie? Ja, Herr Zander, mit dem Sonntagskind ist es nichts mehr, wenn Sie das meinen. Erst in 7 Tagen wieder. So lange wollen wir doch aber nicht mehr warten, oder? Frau Schmidt! Gabriele! Frau Schmidt! Meine Frau ruft. Jetzt ist es soweit. Ruhig, Blut, Herr Zander. Für alle Fälle das Wasser nicht zu heiß. Genau den Strich hier. Da nehmen Sie das Thermometer. Ja. Und dann die Wanne halb voll. Das genügt. Gut. Eine halbe Stunde später war Stefan da. Stefan. Natürlich hatte Albrecht recht behalten. Er behält ja immer recht. Ich sah noch, wie glücklich er war. Zufrieden und glücklich. Dann schlief ich ein. Aber als ich am Montag gegen Mittag aufwachte, sagte man mir, er sei weggefahren. Der Kantinenwirt vom Ausländerlager ließe bestellen, Albrecht hätte angerufen, ich soll mich nicht ängstigen. Eine unaufschiebbare Reise. Eine unaufschiebbare Reise? Also sagt er, warum? Das Wort kommt mir bekannt vor. Verzeihen Sie, Frau, Sie werden am Telefon verlangt. Wieso? Ich? Frau Zander, jawohl, bitte in Zelle 1. Wer kann das sein? Albrecht? Ja, ich... Nein, dann hätte er dich verlangt. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Bitte einen Augenblick, Viktor. Eine unaufschiebbare Reise. Also hat er kein abgekartetes Spiel mit mir getrieben. Das Angebot von Eskalit kam erst, als ich fort war. Ja, warum hat er da nie erzählt, weshalb ich nicht zurückkam? Warum hat er verschwiegen, dass wir uns wiedergesehen haben? Hat er sich geschämt? Rätselhaft. Ich muss sofort... Ja, Gabriele, was ist denn? Ich muss sofort zu ihm. Ja, was denn? Zu wem? Die Wolf sagte mir eben... Sie sagt mir... Ja, was denn? Albrecht hat einen Herzanfall. Er ist zusammengebrochen, mitten in der Sitzung. Du, ich begleite dich, wenn es dir recht ist. Sie haben ihn in die Klinik gebracht. In die Klinik am Nonnenhof. Wo bin ich, Schwester? Bitte, Herr Zander, Sie müssen ruhig liegen. Kommen Sie, trinken Sie einen Schluck. Wie spät? Sie haben schon Abend. Zeit, Herr Zander. Hier haben Sie viel Zeit. Nein, Schwester, wie spät ist schon? Halb acht. Halb acht, Esplanade. Victor. Victor. Nun, Schwester? Er schläft gerade wieder ein, Herr Doktor. Ich habe mit dem Professor gesprochen. In einer halben Stunde wird er hier sein. Ist im Untersuchungszimmer alles in Ordnung? Die Oberschwester ist drüben. Ich habe Bescheid gesagt. Und seine Frau? Haben Sie sie erreicht? Sie kam gerade mit noch jemand. Sie wartet in der Anmeldung. Weiß sie schon? Was sollte ich ihr sagen? Ja, was? Nun, ich würde zu ihr gehen. Fräulein Wolf, Wölfin, nehmen Sie Ihren Block. Ich muss was diktieren. Nun, schnell schreiben Sie. Warum starren Sie mich so an? Na ja, nun ist es weg, sehen Sie. Gerade habe ich es gewusst. Habe gewusst, wo ich anfangen muss. Halb acht Esplanade. Na ja, es wird mir wieder einfallen. War was Besonderes. Die gnädige Frau hat angerufen. Sie wollte noch einmal an Stefans Geburtstag erinnern. Stefans Geburtstag? Richtig, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ah, jetzt sind Sie nicht mehr. Tatsächlich, jetzt ist alles wieder da. Es ist Montag, die Sonne brennt auf das Barackendach. Gabriele schläft, als ob sie schon 10 Kinder bekommen hätte, so ruhig. Gabriele, Gabriele, hörst du? Hör doch zu, Gabriele. Ich fahre in die Stadt, unser Kopfgeld holen. Man muss doch etwas in Händen haben. Wenn ich nur wüsste, wo Viktor geblieben ist, der müsste längst zurück sein. Und was soll ich bloß Brodak sagen? Der braucht doch seinen Wagen. Ist der Herr Brodak da? Herr Brodak, ja? Herr Brodak? Entschuldigen Sie. Herr Brodak telefoniert gerade. Haben Sie doch keine Aber setzen Sie sich doch bitte, Herr Zander. Nein, danke, danke, danke. Ich stehe lieber. Ich gucke auf die Straße. Tja, da ist heute was gefällig, wie? Es geht zu wie in einem Bienenhaus. Kein Wunder, wo alles wieder zu haben ist. Ich als kleiner Angestellter frage mich bloß, wo das ganze Zeug in den Schaufenstern herkommt. Die Leute kaufen es, als ob sie nicht 40 Mark in der Tasche hätten, sondern das Zehnfache. Hm, viele haben Kinder. Es wäre das erste Mal, dass sich das auszahlt. 40 Mark pro Kopf ist eine Menge Geld, wenn sich das summiert. Herr Brudak telefoniert immer noch. Mit der Polizei. Wie? Sein Lastwagen ist nämlich beschlagnahmt worden. Beschlagnahmt? Ist doch nicht möglich. Ja, heutzutage ist alles möglich, Herr Zander. Jemand hat ihn sich ausgeliehen, bloß mal so über Sonntag auf die harmlose Tour, verstehen Sie? Und in Wirklichkeit braucht er den Wagen für krumme Sachen. Und nun hat der Brudak die Polizei um Hals. Um Gottes Willen. Naja, so sind die Leute. Rücksichtslos, wenn es ums Geld geht. Ja, aber wir brauchen ja schließlich auch Geld. Wenn man jetzt nicht flüssig ist, an dem Wagen hängt doch unser ganzes Geschäft. Unser ganzes Geschäft, ja, unser ganzes Geschäft. So, es ist alles hin, was man gearbeitet hat, Tag für Tag. So, ist alles. Ist Ihnen nicht gut? Ja, vielleicht nehmen Sie doch lieber Platz, Herr Zander. Herr Brudak telefoniert nämlich immer noch. Es kann noch eine Weile dauern. Nein, nein, nein. Nein, sagen Sie, Herrn Brudak, ich komme wieder, später. Ich muss doch etwas Wichtiges erledigen. Guten Tag. Der Nächste, bitte. 40 Mark. 40 Mark, danke sehr. Der Nächste, bitte. Bitte schön. Verzeihung, wird hier das Geld ausgezahlt? Drängen Sie doch nicht so. Ja, Moment, ja, ich wollte ja nur wissen, ob hier das Geld ausgezahlt wird. Das Negergeld, jawohl. Negergeld. Da haben sich die neuen Banknoten schon mal angesehen? Nicht meine Unterschrift ist drauf. Ja, sowas bietet man Negern an. Analphabeten. Aber wir hier, wir müssen unsere Unterschrift geben und wer weiß, was wir dafür einhandeln. Und vielleicht unseren Kopf, das heißt ja auch Kopfgeld. Aber ich habe nur einen Kopf. Was passiert, wenn die 40 Mark verbraucht sind? Das eben kommt eben darauf an, was jeder aus dem ersten Schein macht. Ach, Sie haben gut reden, junge Frau. Wer arbeiten kann, kann auch was daraus machen. Wie es geschrieben steht. Wer da hat, dem wird gegeben und der wird die Fülle haben. Was ist denn mit dem? Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, noch genommen werden, spricht der Herr. Und das ist nicht zum Lachen. Wir haben es ja schon mal durchgemacht. Nach dem vorigen Krieg. Ist ja schließlich nichts Neues. War ich wie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt, bis dass ich wiederkomme. Wir sind hier nicht verhaltsam, eh. Ja, und der Sonntag ist auch vorbei. Lassen Sie ihn doch. Ja, und als der Tag nun da war, ich meine, als der Mensch wiederkam. Als er wiederkam, forderte er Rechenschaft und wollte wissen, was sie mit dem Geld angefangen hatten. Ja, lesen Sie denn nicht in der Bibel? Der Nächste, bitte. Mein Name ist Zander. Hier ist der Personalausweis meiner Frau. Sie konnte nicht mitkommen. Sie liegt im Wochenbett. Die Geburtsurkunde des Kindes. Ja, ich habe meinen Sohn noch nicht angemeldet. Ja, wer bis gestern 24 Uhr geboren wurde, hat Anspruch auf Kopfgeld, lauten die Bestimmungen. Hier sind 24 Mark für Sie und 40 Mark für Ihre Frau. Danke. Für die Unterschrift. Ja. Der Nächste, bitte. Ach, entschuldigen Sie bitte, da ist noch eine Vollmacht von Herrn Tang. Er wohnt bei uns. Viktor Tang. Kann ich das Geld für ihn mitnehmen? Zeigen Sie mal, ja. Bitte, hier ist die Vollmacht. Dann brauche ich noch einmal Ihre Unterschrift. Ja. Zählen Sie gleich mal nach, 40 Mark, ja? Ja. Der Nächste, bitte. Schön, danke. Bitte? Der Nächste, bitte. Eskalit, der Brief, wo ist der Brief? Wo ist der Brief von Eskalit? Ich brauche ihn, wo habe ich ihn hin? Sie haben geträumt, Herr Zander, beruhigen Sie sich doch. Schwestern. Fräulein Wolf. Fräulein Wolf. Fräulein Wolf musste doch fort. Aber sie wird sicher gleich wieder da sein. Sie ist zu Brudak gegangen. Da will ich doch selbst hin, wenn man nur hier durchkäme, so ein Gedränge. Aber ich muss noch mal zu Brudak. Ich muss Viktor helfen, deshalb muss ich zu Brudak. Hinter in Rosenhausbaum, Kuchen 1, Handtaschen, Handtaschen, echt Krokodil. Wagen, Anzugstoffen, Fingergabertügel, Pilzer für die Hamburger. Erst lassen Gefahren decken. Prima Schläuche! Fahren Sie ohne Risiko in die Zukunft! Ohne Risiko in die Zukunft. Setzen Sie Ihr Kopfgeld ein! Ja, können vor Lachen. Ich muss damit zu Brudak. Hier, Brudak, will ich sagen, so viel ist der ganze Karren nicht wert. Nun überlegen Sie mal, wie wir dem Tann aus der Patsche helfen. Dann wird er sagen, Sie sind doch der Anstifter, Zander. Die Polizei sucht Sie schon, darum machen Sie lieber, dass Sie fortkommen. Oder nein, bleiben Sie hier, bis Sie gefasst werden. Bleiben Sie gleich hier, mir ist das recht. Nein, nein, ich gehe nicht zu Brodak. Ich darf auf keinen Fall zu Brodak gehen. Nein. Wie Sie hier liegen, eine D-Mark von Ihrem Kopfgeld, das ist kein Verlust. Da können Sie nur gewinnen. Gewinnen? In Zeit gewinnen Zeit. Wer da hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, noch genommen. Brodak soll doch sehen, wie er zu seinem Wagen kommt. Ich muss mich um Viktor kümmern. Um Viktor, den Sie festgenommen haben. Aber wie? Sollen Sie mich auch festnehmen? Alles ist dann verloren, alles. Ich muss doch erst aus dem Geld was machen. Dann kann ich auch Viktor helfen. Das perfekte Eigenheim. Heraus aus den Baracken und Elendsquartieren. Schauen Sie sich ungeniert unsere Modelle an. Setzen Sie Ihr Kopfgeld ein. Was sind 40 Mark gegen die Möglichkeit, sich auf der Veranda Ihres Hauses von der Sonne des Lebens bescheinen zu lassen? Setzen Sie Ihr Kopfgeld ein. Viktors Kopfgeld, Gabrieles Kopfgeld, meines. 120 Mark, die ich zusammenhalten muss. Für Gabriele, für Stefan, für Viktor. Möglichkeiten in Handel und Industrie. Entscheiden Sie sich, ehe es zu spät ist. Entscheiden Sie sich, ehe es zu spät ist. Entscheiden Sie sich, ehe es zu spät ist. Der Brief, das Angebot, wo ist der Brief? Der Brief von Escalette. Hier bitten wir Ihre sofortige Entscheidung. Escalette. Wenn ich jetzt fahre, kann ich es gerade noch schaffen, gerade noch. Es wird noch nicht zu spät sein. Hallo, Taxi. Haben Sie Benzin im Tank? So viel, um Sie durch ganz Europa zu fahren. Ich muss nach Steinhausen zu den Escalitwerken. Steinhausen, warten Sie mal. Kleine 400 Kilometer hin und zurück, pro KM 50 Pfennig, macht 200 Mark. Dann rechnen Sie, was Sie wollen, es ist eilig. Aber 120 Mark bei mir. Kommt überhaupt nicht in Frage. Und ich werde den Rest später bezahlen. Ausgeschlossen. Aber teilen wir uns die Differenz. Wenn Sie mir 160 Bar in die Hand geben, fahre ich. Ich muss nach Steinhausen. Mit der Bahn schaffe ich das heute nicht mehr. Warten Sie mal. Wie sagte der Beamte, wer bis gestern 24 Uhr geboren wurde, hatte Anspruch auf Kopfgeld. Ja, also gut. Fahren Sie erst zum Rathaus. Los, los, zum Rathaus, zum Standesamt. Dann fahren Sie. Guten Tag, mein Name ist Zander. Ich möchte meinen Sohn anmelden. Diplom-Kaufmann, Ingenieur Albrecht Zander, Heidkamp am alten Flugplatz. Langsam, langsam. Also, es erschien, ausgewiesen durch Albrecht Zander und meldete, dass ihm und seiner Ehefrau... Gabriele geboren wurde, ein Sohn namens... Stefan. Am Sonntag. Das war doch gestern, ja? Gestern, ja. Ja. Wissen Sie das genau? Ja, es war gegen 23.30 Uhr. 23.30 Uhr. Ah, da hat er sich aber beeilt, der junge Herr. Wollte unbedingt noch am Sonntag. Ja. Übrigens, Sie können sich für die Zeit verbürgen. Selbstverständlich. Ne? Das ist an und für sich nicht üblich. Aber wegen der Kopfquote, der Staat ist genau in eines Tages. Wer weiß, dann fordert er Rechenschaft von Ihnen. Von Rechenschaft? Ja, ich meine nur, wird einem nichts umsonst gegeben, Herr Zander. Muss alles verdient sein, das war schon immer so. Also, hier wäre die Urkunde, ja, und ich stemple sie noch. Erst wenn da ein Stempel drauf ist, dann glaubt man ihn und zahlt. So, und nun? Großartig, Herr Zander, dass Sie sich für uns entschieden haben. Großartig. Escalit gehört die Zukunft. Dies hier ist unsere neueste automatische Presse. Stand 30 Bleche in der Minute. Minimal. Minimal, ja. Na, und maximal? Maximal 40, 50. Ja, wenn wir auf maximal umschalten, was meinen Sie? Tja, der Materialzulauf ist darauf nicht eingerichtet, Herr Zander. Aber es lässt sich doch ändern. Kommen Sie mal damit. Ja. Ich muss Sie warnen, Herr Zander. Unsere Rohstoffbasis ist zu schmal. Die kann auch verbreitert werden, das ist doch gar kein Problem. Es kommt doch nur darauf an, dass wir produzieren, schnell genug produzieren. Aber... Ja, nun los, los, nicht so zaghaft. Bedenken Sie die Marktlage, Herr Zander. Wir haben nicht genug Märkte. Ja, werden wir neue Märkte schaffen? Neue Märkte für Escalit? Naja, das ist alles ganz schön und gut, Herr Zander, aber wenn die Thomsen AG unsere Märkte abschöpft... Wie bitte? Ich meine, wenn andere auf unseren Märkten erscheinen, beispielsweise die Thomsen AG... Was ist mit Thomsen? Sagten Sie etwas von Thomsen? Ja, Thomsen hat Produktionserlaubnis bekommen. Die Demontageklauseln sind gefallen. Er baut wieder auf. Ist das wahr? Seit wann? Wir haben es eben vertraulich erfahren, Herr Zander. Morgen steht es in allen Zeitungen. Ja, wissen Sie, was das heißt? Es heißt, dass wir Sie, Herr Zander, genau im richtigen Moment für uns gewonnen haben. Ich habe auf Escalit gesetzt. Na gut. Ich werde Escalit auch meine Patente zur Verfügung stellen. gehört. Meine Patente. Natürlich habe ich sie bei Thomson produktionsreif gemacht. Aber es sind doch meine Patente. Ich war es, der sie gerettet hat vor der Beschlagnahme durch die Alliierten. Ich. Nicht Thomson, ich. Um Gottes Willen. Herr Doktor, kommen Sie schnell. Der Puls steigt beängstigend. Was ist seit wann denn? In dieser Sekunde. Ich schätze, es sind 150 Schläge. Das ist minimal. Geben Sie die Spritze rüber. Meine Patente sind es. Ich habe sie entwickelt. Ich muss die neue Ära einleiten, im Leichtmetall, im Stahlbau. Schon damals hätte ich es getan. Schon damals, wenn ich der Zusammenbruch... Halten Sie fest, Wilson. So ist gut. Es ist gut. Ich werde es schaffen. Jede Konkurrenz schlage ich damit. Auch Thomson. Gabriele, nun sei doch vernünftig. Was hat denn der Arzt schon gesagt? Dass Albrecht unter jahrelanger Überforderung... ja, das wissen wir doch. Es ist kein Grund, so verzagt zu sein. Nein. Ich hätte sehen müssen, Viktor. Ich hätte fühlen müssen, wie es um ihn steht. Ach, unser Gespräch neulich und alles. Alles, wie es in den letzten Jahren gekommen ist. Es ist einfach zu viel für ihn gewesen. Ich bin schuld. Du übertreibst, Gabriele. Und du wirst dich selbst noch krank machen mit diesen Gedanken. Da gab es denn einen Fleck auf der Erde, wo er sich einmal fallen lassen konnte. Ich habe es nicht verstanden, ihm diesen Fleck zu schaffen. Aber Gabriele, vielleicht habe ich ihm noch den letzten Boden unter den Füßen weggezogen. Albrecht ließ sich nie den Boden unter den Füßen wegziehen. Von keinem. Mein Gott, ich nehme ihm das ja auch nicht übel. Heute. Damals war das was anders. Damals? Viktor, was war nach deiner Abfahrt damals? Warum bist du nicht wiedergekommen aus Bochum? Warum nicht? Ich kam gar nicht bis Bochum. Kurz hinter der Autobahn hatten sie sich aufgebaut. Eine Streife aus Engländern und Deutschen. Ich selbst war ihnen nicht einmal verdächtig, aber im Führerhaus neben mir, da saß ein Kerl, der angeblich nach Krefeld wollte und den ich mitgenommen hatte. Leider stimmten seine Papiere nicht. Und deshalb war ich nervös und machte einen Fehler. Während sie noch mit ihm herumstritten, warf ich den Gang rein und fuhr an. Stopp! Stopp! Hey, einfach abbauen, das könnte Ihnen so passen, was? Stellen Sie die Motor ab. Was ist denn los? Los, stellen Sie ab. Worauf soll ich denn noch warten? Das werden Sie ja sehen. Auf jeden Fall bestimmen wir, wann Sie fahren. Wachtmeister! Ja? Hier ist etwas faul. Stauchen Sie mal ein bisschen hinten in der Ladung herum. Bin schon dabei. Ich protestiere. Protestieren Sie ruhig. Wir haben heute schon einige gefasst. Die waren genauso forsch wie Sie. Was sagt er, was er geladen haben will? Schrott, das sehen Sie doch. Unter Schrott versteht man manches. Was ist denn das hier? Und das? Kartuschenböden. Kupferkabel. Ganze Nickelarmaturen liegen hier rum. Wo wollen Sie hin? Woher haben Sie das? Wer schickt Sie? Das geht keinen was an. So? Dann will ich Ihnen etwas anderes sagen. Der Wagen ist beschlagnahmt. Sie stehen unter Verdacht, Buntmetalle gestohlen zu haben. Auf jeden Fall haben Sie gegen das Kontrollgesetz verstoßen. Ich protestiere. Ja, protestieren Sie ruhig weiter. Deshalb nehme ich Sie doch fest. Los, steigen Sie in unseren Jeep um. Na los. Let's go, Max Nair, come on. Wer ist der Auftraggeber? Ich habe keinen Auftraggeber. Ich weiß, dass Sie das Buntmetall gefunden haben. Es ist erstaunlich, was man so alles finden kann, was? Es wäre besser für Sie, wenn Sie ein Geständnis ablegen würden. Ich habe meiner Aussage nichts hinzuzufügen. Was den Wagen angeht, der ist lediglich ausgeliehen. Ja, es ist alles, was wir haben, nur ausgeliehen. Vom lieben Gott, ich weiß. Der Wagen allerdings von einem gewissen Brodack. Die Adresse steht in den Papieren. Also der Mann hat nach Ihrer Darstellung mit der Sache nichts zu tun. Natürlich nicht. Aber wer ist dann Ihr Auftraggeber, was? Ich trage allein die Verantwortung, ich habe es Ihnen doch gesagt. Also nun hören Sie mal zu, Tan. Die Sache kann Ihnen teuer zu stehen kommen, wenn Sie nicht reden. Es gelten nämlich noch immer die verschärften Bestimmungen. Ich rate Ihnen, sich das klar zu machen. Das gibt ein halbes Jahr Gefängnis. Ich kann es nicht ändern, Herr Kommissar. Na gut. Wachtmeister, führen Sie den Mann ab. Nein. Ich nehme den Scheck nicht. Das ist mein eigener Scheck, ich will ihn nicht wieder haben. Sagen Sie ihm das, Wölfin. Fräulein Wolf, Sie sollen es ihm sagen. Fräulein Wolf ist nicht hier, Herr Zander. Ich bin nicht Fräulein Wolf. Sie dürfen nicht so unruhig sein. Wer sind Sie? Schwester Agnes, Herr Zander, die Nachtschwester. Wir sind hier in der Klinik. Sie sind krank. Krank in der Klinik? Was reden Sie? Reden Sie einem anderen ein, Wölfin, nicht mir. Was belästigen Sie mich denn mit dem Scheck? Sie werden mir doch einen Bankboten vom Hals halten können. Ich muss diktieren. Das Flugzeug geht in einer Stunde. Ich muss diktieren. Der Mann lässt dich nicht abweisen. Ich bin machtlos, Herr Zander. Der Direktor wird seine Meinung ändern, wenn er mich gesehen hat. Dann? Lassen Sie, Wölfin, lassen Sie uns alle. Victor. Du kennst mich noch? Ich habe mit deinem Besuch gerechnet. Allerdings nicht heute. Nee, heute geht es nicht. In einer Stunde startet meine Maschine. Es ist eine unaufschiebbare Reise. Leider. Nun sei doch vernünftig, Victor. Ich will dir alles gern in Ruhe erklären, wenn ich zurück bin. Dann ist das Gröbste geschafft. Es war ja auch für mich nicht einfach. Wenn du heute was Neues hinstellen willst, dann musst du erst mal die Trümmer beseitigen, nicht? Nicht? Das sind Binsenwahrheit gewiss. Ja, und manchmal sieht das zugegeben etwas brutal aus. Du musst mich verstehen, Victor. Ich durfte doch nicht riskieren, in die Sache hineingezogen zu werden. Weißt du denn, was auf dem Spiel stand? Ich hatte Feinde im Berg. Die warteten nur auf eine Gelegenheit, mich auszuboten. Die schnüffelten meine Vergangenheit durch. Mitten in eine Verhandlung mit meinen Widersachern kommt ein Zellennachbar und bestellt Grüße von dir. Musste ich dich verleugnen? Begreifst du das nicht, Victor? Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Du denkst, dass alles, was uns miteinander verband, wäre ein Nichts gewesen. Die großen Vorsätze, das nie wieder so weit kommen lassen, wie es kam. Die Lehren aus dem Krieg, aus dem, was danach war. Ich weiß, du denkst, das alles hätte ich schon wieder vergessen. Ja, das habe ich aber nicht, Victor. Bestimmt nicht. Ich durfte nur nicht gefährden, was ich hier aufzubauen hatte. Ja, schon um Gabrieles, Stephans Willen nicht. Sieh mal, so wenig, wie ich dabei an mich denken konnte, so wenig konnte ich an dich denken, an dein persönlich hartes Los, wie es zu mildern wäre. Ich musste uns ja erst die Möglichkeit schaffen, dir und uns zu helfen. Ja, was hatten wir denn? Was waren wir denn? Ich meine, eine gewisse Härte. Und dieser Scheck über 4.000 Mark? Ja. Dieser Scheck hier? Erste Hilfe für dich, dachte ich. Mehr sollte es nicht sein, mir nicht. Auszuzahlen an Victor Tann, sobald sich die Gitter für ihn öffnen. Kopfgeld. Kopfgeld mit Zinsen. Ja, dein Kopfgeld. Ich habe es damals für dich mit abgeholt und es hat sich dann verzinst. Wenn du willst, kannst du es so auffassen. Antworte. Wem schriebst du diesen Scheck aus? Mir? Tann? Wem sonst? Natürlich dir. Das ist nicht wahr. Ich will es dir sagen. Deinem miserablen Gewissen schriebst du ihn aus. Damit schien es dir bezahlt zu sein. Mehr als 4.000 war es nicht wert. Bitte, mein Gewissen ist rein, Victor. Ja, weil du nicht mehr weißt, dass es Konten gibt, die mit Schecks nicht einzulösen sind. Weil dich außer Geld und was man dafür kaufen kann, nichts mehr bewegt. Denn das bisschen Gewissen, das dich jetzt noch dazu brachte, einen Scheck auszuschreiben, dieses bisschen Gewissen wird dir bald keine Schwierigkeiten mehr machen. Die Wirtschaft, sagst du dann, hat ihre eigenen Gesetze, ja, wir dienen immer dem Notwendigen, wir unterwerfen uns dem Fortschritt. Was für große Worte. Alles motivieren sie. Heute hast du mich damit verleugnet, morgen sind andere an der Reihe. Ob sie Victor heißen oder Gabriele oder Stefan. Was zählt das denn? Was sind Menschen für dich? Man braucht sie und wenn man sie nicht mehr braucht, weg damit. Aber dass du selbst nur ein Mensch bist, daran denkst du nicht. Dass du selbst dich jedes Mal mitverrätst. Ein schöner Erfolg, den du dir da Tag für Tag erkaufst. Ein Erfolg, mit dem ich jedenfalls nichts zu tun haben will. Hier. Nimm deinen elenden Scheck zurück. Wir sprechen in verschiedenen Sprachen, wir verstehen uns nicht mehr. Unsere Wege haben sich getrennt, endgültig. Ich gehe. Das hast du ihm gesagt? Und bist trotzdem jetzt gekommen? Trotzdem, Gabriele. Das begreife ich nicht. Ich habe nachgedacht. Und mir ist klar geworden, dass es leicht war, für mich Albrecht zu verurteilen. Was heißt das? Ich war im Recht damals. Wer unschuldig im Gefängnis sitzt, hat Recht. Und wer nichts besitzt, auch der hat Recht. Was für ein Narr war ich. Ich bildete mir ein, ich könnte gegen die Zeit leben. Albrecht stellte sich ja wenigstens, aber ich... Ich träumte den Traum vom großen Meister, den die Welt verkennt. Es war doch Albrechts Schuld, dass es dir schlecht gegangen ist. Nein, Gabriele, einzig und allein meine Schuld. Ich habe nicht ernst genug an mir gearbeitet. Ja, ich habe eingesehen, es war falsch, sich mit einem großen Anspruch aus der Welt zurückzuziehen, den Zaungast zu spielen, den Künstler, den Eremiten. Und sich über alle die anderen zu erheben, die eine Verantwortung auf sich nehmen. Ja, mag sein, dass es Menschen gibt, die dazu berechtigt sind. Ich gehöre nicht zu ihnen. Und dann, Gabriele... In einem gewissen Alter, da wird Romantik eben albern. Denn was konservierte ich? Wurmstichige Heilige? Ich will es dir sagen. Ich konservierte die Baracke, in der wir alle mal so glücklich waren, wie du dich ausdrücktest. Ja, ich flüchtete zurück in eine Zeit, von der wir nur das Gute behalten haben. Und darum bin ich gescheitert. Dann sind wir alle gescheitert, auch ich, Viktor. Ich konnte nicht begreifen, dass in Albrechts Gedanken etwas war, hinter das ich zurückzutreten hatte. Albrechts Zuhause war die Fabrik geworden. Bald hasste ich alles, was mit dieser Fabrik zusammenhing. Schließlich begann ich, Albrecht selbst zu hassen. Ich hatte immer vermieden, Albrecht in seinem Büro aufzusuchen. Vor 2 Tagen ging ich zum ersten Mal in meinem Leben in die Eskalitwerke. Gabriele, du kommst hierher? Und ohne Anmeldung, Herr Generaldirektor. Es ist unverantwortlich, ich weiß. Leider ist es heute wirklich schwierig. Heute? Ich bin im Konstruktionsbüro verabredet seit einer halben Stunde. Ist nicht immer irgendetwas? Also bitte, willst du dich nicht setzen? Bitte bleib ruhig an deinem Schreibtisch. Ich will nicht lange stören. Ist was passiert? Ja, Albrecht. Und, was denn? Ich kann nicht mehr. Du kannst nicht mehr, was heißt das? Ich kann nicht mehr so leben, Albrecht. Und ich will nicht mehr so leben. Wollen wir uns darüber nicht zu Hause unterhalten? Nein, hier. Hier und sofort. Ich will weg von dir, Albrecht. Und den Jungen nehme ich mit. Bist du wahnsinnig, Gabriele? Vielleicht. Ein Wunder wäre es nicht. Was denn plötzlich in dich gefahren? Mein Entschluss ist nicht plötzlich. In unserer ganzen Ehe, Albrecht, habe ich noch über nichts so ruhig nachgedacht wie darüber. Tag und Nacht habe ich mich zermartert mit der Frage, was tun, damit es nicht dazu kommt? Wie oft, wenn dein Wagen am Gartentor hielt und ich die Wagentür hörte, habe ich mir geschworen, dir zu sagen, dass es nicht so weitergeht. Dass ich es nicht ertrage, nur die Verwalterin deines Hauses zu sein. Dass ich dich brauche. Dich. Deine Gedanken. Dein Leben, Albrecht. Um das meine daneben in der Waage zu halten. Denn ich liebe dich, ja. Und dann kamst du herein. Wärst du müde gewesen, abgekämpft, alt, wärst du es gewesen, Albrecht. Aber du warst es nicht. Ein fremder Mann gab mir die Hand. Einen flüchtigen Kuss, ein belangloses Wort. Ein fremder Mann erkundigte sich nach Stefan. Ein Fremder telefonierte, disponierte, forderte mich auf, Gesellschaften zu geben, schenkte mir Kleider, in denen ich zu paradieren hatte. Ja, so ist es gewesen, Albrecht. Und du warst mir sogar dankbar. Aber nur dafür, dass alles klappte, so klappte, wie du es für nötig, für angemessen hieltest. Immer war alles, was du tatest, deiner Stellung angemessen. Und von mir verlangtest du dasselbe, mehr nicht. Aber ich gab die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung, dass der Tag kommen würde, wo sich alles noch wenden könnte. Aber wenn ich dir jetzt sage, Gabriele, dass dieser Tag gekommen ist. Ist gekommen, Gabriele. Belüg dich nicht, Albrecht. Erspar es dir, mich zu belügen. Bitte, gerade als du eintratest, wollte ich dich anrufen. Ich habe eine gute Nachricht, eine sehr gute Nachricht für uns. Wieder einmal. Ich habe Thomson die Fusion angeboten. Und Thomson muss sie annehmen, wenn ich alles bei ihm zusammenbrechen soll. Was hat das mit uns zu tun? Wenn ich beide Firmen unter meiner Führung habe, wenn das gelungen ist, dann ist die Eskalit, dann... sind wir auf Jahrzehnte gesichert. Dann ist das die Krönung meiner Arbeit. Dann kann ich an dich denken, an mich, an uns. Ich glaube nicht mehr daran. Was denn, du glaubst nicht, dass ich das erreiche? Natürlich. Du erreichst immer, was du willst. Aber nach diesem Ziel taucht ein neues auf, immer ein neues. Und meine Kraft. Meine Kraft. Gabriele. Hab doch Geduld. Nur diese paar Tage noch, dann werden wir nachholen, was wir versäumt haben. Ja? Nachholen. Nachholen. Niemand kann nachholen, was vorbei ist. Ach, Albrecht, warum kannst du nicht der Mensch sein, der du warst? Einfach ein Mensch, sonst nichts. Gabriele, nun sei doch nicht ungerecht. Ja, siehst du denn nicht, dass ich eine soziale Verantwortung habe? Das Wohl und Wehe vieler Menschen hängt an meiner Arbeit. Bin ich mehr frei, nicht mehr unabhängig. Wenn die Dinge einmal begonnen haben, ihr eigenes Gesetz. Selbst eine Sache wie diese Fusion mit Thomson selbst, das hängt überhaupt nicht mehr von meinem Willen ab. Ich werde getrieben. Die Entscheidungen fallen durch ihr eigenes Schwergewicht. Zum Donnerwetter, kann man das Telefon nicht abstellen. Fräulein Wolf, kann man das Telefon nicht abstellen? Fräulein Wolf! Fräulein Wolf! Herr Zander? Ja, muss denn das sein, Fräulein Wolf? Ich habe gesagt, dass ich nicht gestört sein will. Warum stellen Sie denn durch? Ich habe nicht durchgestellt, Herr Zander. Es ist die Nummer 111, der Sonderapparat, den Sie anbringen ließen. Sie wollten ja, dass jeder im Haus Sie erreichen kann. Ja, das ist seltsam. Entschuldige bitte, ich bin über diesen Apparat noch nie angerufen worden. Es wird nicht lange dauern. Hier, 111 Zander. Zander? Sie selbst? Ja, mit wem spreche ich? Erkennen Sie meine Stimme nicht mehr? Ich bin es, Thomson. Geheimrat Thomson? Ja. Ich habe Ihr Haus betreten. Ich weiß. Ja, und Sie könnten sonst diese Nummer nicht gewählt haben, Herr Geheimrat. Ich bin hier nur vom Haus aus zu erreichen. Ich möchte Sie sprechen, Zander. Unser Angebot ist übermittelt, Herr Geheimrat. Sie wollen mich nicht empfangen? Unser Angebot ist übermittelt. Zander, es gibt andere Möglichkeiten als gerade eine Fusion mit den Thomson-Werken. Herr Geheimrat, es ist doch zwecklos, darüber zu reden. Unser Angebot ist übermittelt. Zander, niemand weiß, dass ich hier bin. Ich habe meinen Chauffeur an der Krantor-Passage zurückgeschickt und bin zu Fuß hergegangen. Wir können unter vier Augen sprechen. Bitte, bitte, selbstverständlich steht Ihnen mein Wagen zur Rückfahrt zur Verfügung. Das ist alles, was ich für mich tun kann. Das ist alles, Herr Geheimrat. Hast du gehört, Gabriele? Thomson, der große Thomson. Gabriele? Wo bist du denn, Gabriele? Gabriele! Wölfin, wo ist denn meine Frau? Gegangen. Ist sie gegangen? Gabriele! Gabriele! Seien Sie doch ruhig, wir haben den Unfallwagen schon bestellt. Was ist los? Pförtner, was ist denn hier los? Ein alter Herr, Herr Generaldirektor, Ihnen scheint der Schlag getroffen zu haben. Er telefoniert hier, wir haben den Unfallwagen schon Platz. Bestellt. Bitte machen Sie Platz. Bitte lassen Sie uns hier vorbei. Ich komme damit zum Hauptpunkt der Tagesordnung, meine Herren. Damit zu jenem Vorhaben, in dem ich persönlich eine gewisse Krönung meiner bisherigen Arbeit erblicke. Stille. Nicht mal die Ventilatoren gehen, man hat sie abgestellt. Ein Glas Wasser. Warum hat man ja keins hingestellt? Hat der Geheimrat Thomson, bevor er unser Partner werden konnte, einem unerforschlichen Ratschluss zufolge vorgestern Nacht für immer die Augen geschlossen. Keine Regung anmerken lassen. Wir kommen alle einmal dran. Man soll das doch nicht schlimmer machen, als es ist. Warum sage ich denn nicht gleich, ich bin sein Mörder? Schlaganfall, lächerlich. Ich habe ihn umgebracht, meine Herren. Ein Mörder spricht zu Ihnen. Mein Gott, diese Stiche von der Brust herauf. Ich kann doch hier nicht einfach unterbrechen. Nach außen hin ändern, das. Das sind wir dem Namen Thomson und seinen Trägern schuldig. Das. Angst, ich schaffe es nicht. Aber ich muss es doch schaffen, ich muss zu Gabriele und Victor. Ich habe Victor ins Esplanade bestellt, um 7:30. Was ist mit ihm? Schnell, er fällt. Ein Arzt. Ich kann nicht mehr warten. Gabriele, hab doch Geduld. Der Professor kann doch noch nichts sagen. Er ist gekommen und jetzt musst du ihm Zeit lassen. Ich kann nicht mehr. Ich ertrage es nicht. Wir müssen warten. Es ist das Einzige, was wir tun können. Aber ich ertrage es nicht. Ich kann es nicht ertragen. Warum fiel es uns ein, das mit dem Kopfgeld? Wie sind wir dazu gekommen, die Frage zu stellen, was er mit seinem Pfund gemacht hat? Sind wir seine Richter? Haben wir etwas Besseres anzufangen, gewusst mit unserem Pfund? Nein, wir sind nicht seine Richter. Ich muss den Professor sprechen. Ich muss zu ihm. Geben Sie weiter Sauerstoff. Puls und Atmung registrieren. Puls 200. 160. 140. So, meine Herren. Dauerschlaf einleiten. Nachtwache. Einzelwache? Unbedingt. Herr Professor, wird er durchkommen? Er ist außer Gefahr, zunächst. Zunächst? Ich bin nur Arzt. Ich habe nicht das letzte Wort.